Die Direktei Scher-Ebinger in Tübingen lebt von den Aufträgen betrogener Ehefrauen. Schers neuer Fall hat jedoch eine ganz andere Dimension. Es gibt grausame Funde, seltsame Spuren und heikle Verwicklungen, bei denen auch der Dichter Friedrich Hölderlin eine wichtige Rolle spielt. Es gibt Leute, die immer zu spät dran sind. Ich bin überall zu früh. Meine neue Klientin Agnes Herford hatte mich für 13 Uhr ins Hölderlin-Haus bestellt. Ich stand schon eine Viertelstunde vorher am Neckar und schaute mir diese Idylle an, von der Mörike gesagt haben soll, bei ihrem Anblick habe er die Hände gefaltet. Die berühmten alten Häuser, vor allem der Hölderlin-Turm. Stocherkähne, in denen sich Touristen herumschippern lassen. Die Platanen auf der Insel. Die Idylle kippte plötzlich, ein Stück flussabwärts. Polizei und Taucher waren da. Ein Kahn war im Unterwasserwurzelwerk stecken geblieben. Das gibt's nicht. Eine Leiche. Ach Gott, wären wir bloß nicht noch Tübingen gefahren. Jetzt ist es schon zu spät. Jetzt sind wir Zeugen. Der Kahnführer, der ist draufgestochert. So was habe ich auch noch nicht erlebt. Mich trifft der Schlag. Guck bloß dahin. Nee, ich guck lieber weg. Die Taucher holten die Leiche ans Ufer. Es war ein Mann. Ohne Kopf. The Beat Goes On oder Die Hölderlin-Akte. Kriminalhörspiel von Joy Marquardt. Scher-Ebinger, da sind Sie ja endlich. Ich wollte nicht erklären, wieso ich auf einmal zu spät komme. Ich habe schon mit der Geschäftsführerin gesprochen. Becker, ich bin nur die Vertretung. Die Geschäftsführerin der Hölderlin-Gesellschaft ist auf Vortragsreise. Warum treffen wir uns hier? Ich habe es Frau Becker schon erklärt. Mein Mann ist verschwunden. Richard Herford. Von der Uni, wo er Dozent ist, erfuhr ich, dass er zuletzt im Hölderlin-Haus geforscht habe. Frau Becker hat das bestätigt. Ein Buch hat er auch liegen lassen. Nicht aus unserem Bestand. Frau Herford, glauben Sie, ihm ist etwas zugestoßen? Nein, ich glaube etwas ganz anderes. Mein Mann hat eine Geliebte. Ich habe auch was gefunden. Ein Foto der Dame. Es lag in dem Buch. Hier. Ah. Mhm. Es war ein dicker Wälzer, Pierre Berthaud Friedrich Hölderlin. Das Foto zeigte eine junge Frau. Da, wo es im Buch lag, war ein Zitat angekreuzt. Ich kenne die Person nicht. Als Theodor Schwab im Hyperion blätterte, sagte Hölderlin, guck nicht zu viel hinein, es ist kannibalisch. Was könnte das bedeuten? Das weiß ich doch nicht. Ich bin keine Akademikerin. Ich führe eine Boutique. Finden Sie heraus, was mein Mann treibt. Und mit wem. Genaueres habe ich nicht gefunden. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Hier haben Sie ein Foto meines Mannes. Was hat er zuletzt angehabt? Angehabt? Na, Anzug. Blau-grau, dunkelblaues Hemd, ohne Krawatte. Der kopflose Tote war leger mit schwarzem T-Shirt und Jeans bekleidet. Es wäre, um Frau Herford zu zitieren, ja auch zu einfach gewesen. Fehlen andere Kleidungsstücke? Nein, das wüsste ich. Informieren Sie mich schleunigst. Tschüss. Tschüss. Die hat es aber eilig. Und ein Parfüm. Jatagan, nicht schlecht. Frau Becker, kennen Sie die Frau auf dem Foto? Ich glaube nicht an Ehebruch. Ach? Die junge Frau war schon zweimal hier. Der Herr Herford hat offen über sie gesprochen. Lina Weichel studiert am Evangelischen Stift. Sie kennen doch das Stift? Ja, klar. Während da früher nur Männer studierten, auch der Hölderlin, Hegel, der Schelling, sind seit 1969 Studentinnen zugelassen und heute in der Mehrzahl. Sogar. Herford hat sich für Sie interessiert. Sie stammt von der Schreinersfamilie Zimmer ab, die das Haus hier 1807 gekauft hat. Klar. Und den geisteskranken Hölderlin aufnahm. Mhm. 36 Jahre lebte er bei den Zimmers, ein halbes Leben. Ja. Das ist bei Herrn Herford doch ein rein berufliches Interesse. Ist er Hölderlin-Experte? Das nicht gerade. Ich hoffe, Sie schnüffeln hier nicht herum. Ich musste schon seine Frau bremsen, sonst hätte die ein Chaos angerichtet. Your cares will be free. Just sing, say la vie. Zurück im Büro begann ich zu recherchieren. Ein unangemeldeter Besucher störte mich, der sich als Journalist Tim Kuhn vorstellte, sich nicht setzen wollte, neugierig meinen Schreibtisch beäugte und alles, was da lag. Ach, ich störe nur kurz, Frau Ebinger. Ich habe Sie bei der Bergung der Leiche gesehen und wie Sie im Anschluss ins Hölderlin-Haus gingen. Sehen Sie da Verbindungen? Was wissen Sie über den Fall? Wo vermuten Sie den Kopf des Toten? Damit habe ich doch nichts zu tun. Ach, die Detektiv Ebinger hat doch gute Beziehungen, heißt es. Dann müsste ich Sie ja kennen. Ich bin erst seit kurzem in Tübingen. Er hatte Charme. Eine ungeheuer sinnliche Ausstrahlung. Mein Vater hat die Detektei gegründet. Ich habe als Kind gern bei ihm gesessen und mit Karteikarten gespielt. Und heute? Selber habe ich keine Karteikarten mehr. Mein Vater hat seine Arbeit immer als aufregend geschildert. Meine Eltern sind jetzt beide tot, ich habe die Detektei übernommen und bin doch etwas ernüchtert. Ehrlich, ich lebe von betrogenen Ehefrauen. Wie, hatten Sie denn vorher keinen Beruf? Juristin war ich in einer Versicherung. Schadensabteilung. Wie langweilig. Überhaupt nicht. Cher Ebinger, wieso tragen Sie eigentlich so einen ungewöhnlichen Vornamen? Cher? Weil mein Vater für die Popsängerin Cher geschwärmt hat. Das war in den 60er Jahren und plötzlich nannte er mich Cher. Bei dem Kosenamen ist es geblieben. Cher, Tochter einer Indianerin, sagte er. Und sang die Songs von Sonny und Cher. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. Ich sang und wollte einen Drink anbieten, ging vom Büro nach hinten in meine Wohnung und merkte, dass der Schlüssel hinter mir rumgedreht wurde. Ich musste außenrum ums Haus. Da war er weg. Es fehlte fast nichts, außer der angefangenen Akte Herford, dem Buch, den Fotos. Sei es, lass dich mal in den Arm nehmen. Ach. Und nimm's nicht so schwer. Ich hatte meinen Ex-Freund Marcel Haug, der immer noch ein guter Kumpel ist, zu einem Abendspaziergang am Schloss gebeten. Ich fühlte mich gedemütigt. Und Marcels ruhige Art tut immer gut. Ich spekuliere mal. Vielleicht ist der Journalist ja der Mann von der angeblichen Geliebten von Richard Herford. Glaubst? Ja, könnte doch sein. Ich berichtete ihm von dem Buch, in dem Lina Weiglis Foto lag. Marcel horchte auf. Schließlich ist er Buchhändler beim Heckenhauer. Ist das ein Franzos, wo das geschrieben hat? Berthaud. Ja. Ja, der ist längst vergriffen. Pierre Berthaud ist faszinierend, in der deutschen Hölderlin-Forschung umstritten. Wir haben es natürlich im Antiquariat. Ah. Und was meint der Berthaud so umstritten ist? Es wird doch immer behauptet, Hölderlin sei geistig umnachtet gewesen, ein Irrer. Ja. Kurz gesagt, Hölderlin war gar nicht geisteskrank. In der Nacht brach ich mit Hilfe von Marcel und einem bunt ererbter Spezialschlüssel ins Hölderlin-Haus ein. Mit Taschenlampe, in Socken und mit dünnen Handschuhen, um keine Spuren zu hinterlassen. Wohl ich mir dabei aber jetzt nicht... Wir jetzt durchsuchten das ganze Obergeschoss, angefangen bei der Geschäftsstelle. Ja. Marcel wurde die Sache unheimlich. Jetzt leucht doch mal hierher. Aha. Wenn der Herford so vergesslich ist, dann müssten wir doch was finden. Was suchen wir eigentlich? Ein Abschiedsbrief, seine Leiche oder was? In Tübingen verschwindet man nicht spurlos wegen ihrer Liebschaft. Schau wieder mal. Jetzt kommt das berühmte Rundell. In dem Zimmer wohnte Hölderlin. Damals war das achteckig. Jetzt ist es arg schlecht. Der Raum war leer, bis auf zwei Stühle. Was ist das? Und eine Holzkiste hinter der Tür. Vorsicht, Glas nicht stürzen. Komm, das machen wir auf. Ja, ich helfe mal gerade. Warte mal, Ich zieh doch. Ich nicht. Warte. Und, Markus! Darin fanden wir den Kopf des Toten vom Neckar. Der guckt aber arg verwundert. Ach. Richard Herford, ist das nett? They say we're young and we don't know, won't find out till we grow. Ja? Guten Morgen, Herr Spassel. Guten Morgen. Du, was mir im Kopf rumgeht, ist, du hast doch inzwischen die Polizei benachrichtigt, oder? Auf was müssten ich mich da so einstellen? Marcel, ich muss ins Stift. Ich habe einen Termin mit Lina Weigle verabredet. Aber ich muss... Also, ich habe noch in der Nacht von einer öffentlichen Telefonzelle aus, wie man das so macht, ja, der Polizei einen anonymen Hinweis gegeben und sofort wieder aufgelegt. Ha, oh, jetzt aber auf. Ha, komm, ich kann mir doch keine Anzeige wegen mal Einbruch leisten. Das ist aber schon unverfroren, mein Schnitt. Marcel, die Lina Weigle da im Stift, ob die wirklich mit der Dynastie Zimmer verwandt ist? Ja, die berühmte Tochter Lotte, Charlotte Zimmer, die ist ledig geblieben. Aber ihre Schwester Christiane hat geheiratet. Aha. Das kann also schon sein. Mhm. In so einem Städte kann doch jeder aus einer Siebschaft stammen, in der mal einer berühmt war. Meine Oma mütterlicherseits hat immer gesagt, ich stamm vom Silcher ab. Dem, der, wo die Musik komponiert hat, zu Ännchen von Tharau. Ja, ich weiß schon. Das Lied, wo immer behauptet wird, der Text sei vom berühmten Simon Dach. Was ein historischer Irrtum ist. Also ich habe ja Kassetten mit Silcherliedern geerbt. Mein Vater hat immer erzählt, dieses Ännchen, die schöne Anna Neander, Pfarrerstochter in Tharau, die habe drei Ehemänner überlebt, allesamt Pfarrer in Laukischken. Ist ein sonderbares Schicksal, oder? Mhm. Woran die alle wohl gestorben sind. Du, mir geht es jetzt aber schon im Kopf rum. Mit dem Kopf von der Leiche. Ja, ich weiß noch gar nicht so recht, wo er anfangen. Da der Tote nicht der gesuchte Richard Herford ist, dann ist es womöglich umgekehrt. Herford ist der Mörder. Ah, jetzt spekulierst du aber wieder, Marcel. Ja, da kann man aber auch hintersinnig werden. Warum hat der Mörder den Kopf nicht verschwinden lassen? Vielleicht hat er keine Zeit mehr. Oder er wollte, dass er gefunden wird. Ich kann Ihnen nichts anbieten. Ihr habt nicht viel Zeit. Lina Weigle empfing mich mit kühler Pose, lehnte sich an ein Stehpult, wirkte tough und ging sofort in die Offensive. Herford, das war eine unbedeutende Affäre. Und ich weiß wirklich nicht, wo der ist. Wo haben Sie sich denn mit ihm normalerweise getroffen? Also, das ist mir jetzt zu sehr en Detail. Sein Verschwinden kann nichts mit mir zu tun haben. Aha. Man sagt, Sie stammen aus der Familie Zimmer. War das der Ausgangspunkt für Richard Herford? Sagen wir mal Annäherung. Ja, natürlich hat mir Herfords Interesse geschmeichelt. Aber man spricht im Bett ja nicht immer über Ahnen. Ich frage auch nicht, was Sie bei gewissen Dingen treiben. Und wieso ging's schief? Es ist vorbei. Ich habe Sie nur hergebeten, um Ihnen das deutlich zu machen. Also, Ihre berühmten Vorfahren, die täten mich schon auch interessieren, so ist das nicht. Davon verstehen Sie nichts. Ich bin stolz auf meine Vorfahren. Das ja. Wenn man aus so gutem Stall kommt. Ich bin ja eher aus der Unterschicht. Vor allem Lotte Zimmer, die Tochter, die war fantastisch. Ohne die wäre es dem Hölderle nicht so gut gegangen. Hölderle? Na, so hieß er vertraulich. Nach dem Tod ihres Vaters hat sie mit eigenem Geld für ihn gesorgt, weil seine Familie aus Geiz und Raffgier nur das Allernötigste aus seinem Erbe geschickt hat. Der Hölderle nannte sie heilige Jungfer Lotte. Das war's dann. Ich erwarte einen dringenden Anruf. Sagen Sie Ihrer Auftraggeberin, es war nichts von Belang. Herrgott, sagt, der kommt nicht gerade geschliffen. Ich merkte, dass mich der Journalist verfolgte. In der engen Salzstadelgasse stellte ich meinen Karren quer, stieg aus und griff an. So, Bürschchen, raus hier. Ja, wen haben wir denn da? Da hielt ich ihm schon meine ererbte Pistole vors Gesicht. Los, raus! Sofort markierte er den Zerknirschten. Sie kriegen doch alles wieder, Frau Ebinger. Scher, sofort! In mein Auto, aber Dalli! Ich dachte keinen Moment daran, was ich da Riskantes anstellte. hielt nur stur die Pistole. Ach, Vorsicht, mein Auge! Au! Jetzt. Und ob ich alles kriege. Ach. Ach, was soll denn? So, wird's bald. Jetzt stecken Sie doch Ihr lächerliches Schießeisen weg. Sie machen mich ja ganz nervös. Ich finde Ihr Buch schon. Bei mir ist eben ein bisschen Chaos. Herr Kuhn, wir haben ein schönes schwäbisches Wort, das heißt Schnatzgargle. Das kann kitzeln heißen, aber auch erwürgen. Ja, ich entschuldige mich ja. Ah, hier ist das Zeug. Nehmen Sie es. Sie haben mir den kleinen Diebstahl aber auch leicht gemacht. Ich hätte es mir gleich denken können. Vom Ochskammer hätte mehr verlangen als ein Stück Rindfleisch. Was heißt denn das nun wieder? Ich hatte sie zuerst für einen Stier gehalten, heißt das. Also... Wozu wollten Sie die Fotos eigentlich, die Akte, das Buch? Also gut. Ich verrate Ihnen was. Kaum bin ich in Tübingen, habe ich eine dicke, fette Story. Sie betrifft einen bösen Unidozenten und den kennen Sie. Wir sollten zusammenarbeiten. Wir wollen doch beide Richard Herford. Der Mann klaut, ich befrage Zeugen und da kamen mir Ihre Fotos gerade recht. Haben Sie Frau Weigel gesprochen? Sollte ich? Ja, Sie sollten. Frau Weigle hat ihm den Laufpass gegeben und da hat er sie beklaut. Aus Rache. Gleich würde er küssen. Es geht um Hölderlin. Und Sie sind eine attraktive und kluge Frau. Cher Ebinger. Sie könnten meine Diotima sein. Er küsste tatsächlich. Au! Au! Ich biss ihn kräftig in die Unterlippe. Drums keep pounding a rhythm to the frame. La-da-di. La-da-da. Let's go! Ein dünner Bericht, muss ich schon sagen. Agnes Herford wirkte in ihrem Wohnzimmer laut und umtriebig. Beschäftigte sich mit Make-up und Handtasche packen gleichzeitig, ungehalten über meine Recherche. Naja, man hat im Vorfeld eben eine Erwartungshaltung. Sie ist wirklich nicht zu übersehen. Und ihre Sprechblasen sind furchtbar. Kennen Sie das Wort Hählinge? Bitte? Sie meinen heimlich. Wollen Sie heimliche Erkundigungen anstellen? Brauchen Sie noch Material? Es sieht so aus, als habe das Verschwinden Ihres Mannes nichts mit der kleinen Affäre zu tun. Wollen Sie die Sache nicht lieber der Polizei überlassen, Frau Herford? Nein, das will ich vermeiden. Ich verdoppele Ihr Honorar. Bei Erfolg. Sie führte mich auch ins Zimmer des verschwundenen Ehemanns. Gleich fiel mir ein schmaler Aktenordner mit der Rückenaufschrift Hölderlin, Familie Zimmer auf. Darf ich mal? Darin waren Kopien von Dokumenten abgeheftet. Mit vielen Randnotizen. Ich kenne mich da nicht aus. Kann ich den Ordner mitnehmen? Für ein paar Tage? Wie Sie wollen, aber ich muss jetzt. Ich habe Termine. Sie sollen suchen, nicht Akten studieren. Ich bin schon weg. Einen Moment noch. Haben Sie oder Ihr Mann Orte mit schönen Erinnerungen oder so etwas? Manchmal haben Menschen doch Lieblingsplätze, wo sie sich verkriechen. Mein Mann verkriecht sich offenbar in fremden Betten. Wir waren immer gern an der Ammer, ganz weit draußen. Kennengelernt haben wir uns bei einem Fest im Kloster Bebenhausen. In der ersten Zeit sind wir auch gewandert bis zur Wurmlinger Kapelle. Marcel stand am Gartentor und ich winkte ihn herein. Büro und Wohnung liegen im Parterre und es gibt ein Gärtchen. Hier hatte ich es mir gerade mit Katze und Laptop gemütlich gemacht. Cher. Es war ein schöner Sonntag. Störe ich? Marcel. Ich grübelte, wieso ich bei diesem Tim Kuhn so heftig werden konnte. Früher war ich das nicht. Jedenfalls nicht bei Marcel. Oh, du guckelscher Hölderlin. Um Herford zu finden, sollte ich ja doch wohl ein bisschen Ahnung vom Hölderlin haben, oben in seinem Turm, oder? Schers Jagd nach Hölderlin. Aus dir spricht die Ex-Juristin von der Schadenersatzablehnungsabteilung. Hanno, hanno. Er brachte mir die Zeitung mit. Da gucke mal, das Schwäbische Tagblatt berichtet über den Toten. Aha. Es ist ein Herr Lothar Schmückert, Kaufmann aus Berlin, zu Besuch bei Verwandten in Tübingen. Ich las... Und beachtete Marcel wohl zu wenig. Er druckste herum. Cher. Ob ich mein Klavier noch habe. Gibt's dein Klavier noch? Na, freilich. Das weiß ich doch. Gleich würde er The Beat Goes On spielen. Während ich das Tagblatt anrief. na natürlich. Schmückert. Bei dem seinen Verwandten, da handelt es sich um einen Clan, der ein Fest zum 150. Todestag seines berühmten Vorfahren Friedrich Silcher organisiert. Und aus Berlin, da weiß man inzwischen, dass der Schmückert ein, ja, so ein Autografensammler ist und so ein Händler. Die Polizei sagt, er sei mit einer Machete getötet worden. Also man ermittelt in mehrere Richtungen, vor allem suchen wir nach der Tatwaffe nicht mehr. Kennen Sie auch einen Journalisten, Tim Kuhn? Ja, Tim Kuhn, ja. Also der hat sich hier beim Tagblatt vorgestellt. Der ist auch aus Berlin, arbeitet für irgendwelche Magazine, recherchiert. Gott weiß was, hier in Tübingen. Danke. Ja, bitte. Wiederhören. Marcel? Marcel? Ich hab zu tun. Ich würde gern. Ich helfe dir gern weiter. Komm doch zum Heckner. Ich schenke dir den Berthaud. Das andere Exemplar, das musst du ja der Frau Herford zurückgeben. Im Grunde, merkte ich, will er mich zurück. Cher, die Musik, die. Also, die hat uns doch früher sehr verbunden. Ja, das wäre brauchst du mich ja nicht gleich küssen. Das haben wir doch hinter uns, Marcel. Weißt, ein Sonny bist du halt nicht. Nie gewesen. Früher bist du aber froh drüber gewesen. Der war rabiat. Ich spürte, dass er saumäßig sauer war. So konnte ich ihn nicht gehen lassen. Komm, Marcel, wir können doch heute Abend was unternehmen. Ich verlange mal im Kino. Und das klingt ja fast wie der urschwäbische Heiratsantrag. Magst du mich? Im Fall, dass ich dich möge, Dad. Ach, komm. Marcel ging. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Also nahm ich Herfords Hölderlin-Akte und fuhr im Auto herum. Und mit einem Mal bog ich ab und sagte mir, jetzt wäre der alte botanische Garten das Richtige für mich. Mitsamt dem Hölderlin-Denkmal. Ich ließ mich zu Füßen Hölderlins nieder und las Briefe aus der Familie Zimmer. Mein Christian hat das Klavierspiel angefangen. Und da tut sich ihr lieber Sohn meistens mit Klavierspielen unterhalten. Zimmer an Hölderlins Mutter, März 1823. Bleistiftnotiz, typisch männliche Schrift, sicher Richard Herford. Hölderlin hatte schon mit 10 Jahren Klavierunterricht. Zweite Notiz. Zimmer kaufte auch eine Flöte. Mit Suzette Gonthardt, der verheirateten Geliebten in Frankfurt, hatte Hölderlin Hausmusik gemacht. Sie Klavier, er Flöte, Marie Retzer, die Erzieherin der Tochter des Ehepaars Gonthardt, Gitarre. Hölderlin war musikalisch geschult von klein auf. Und Flötenunterricht hatte er während des Studiums in Tübingen beim berühmten blinden Virtuosen Ludwig Dulon. Der Hölderlin nach kurzer Zeit sagte, der könne bei ihm nichts mehr lernen. Sein Spiel war sehr fertig und voll Melodie, ohne Noten. Er sprach kein Wort. Dazu Notiz aus Brief von Theodor Schwab. Nach Zimmers Tod stand das Klavier, wohl ein Fortepiano, in Lotte Zimmers Stube. Noch eine Notiz. Wegen Hölderlin hat Lotte nie geheiratet. An Hölderlins Schwester schrieb Zimmer 1828, doch hat er nicht gern, wenn Fremde mit ihm reden wollen und er in seiner Gewohnheit gestört wird. Bleistiftnotiz dazu, alle kamen sie an, den berühmten Kranken zu besichtigen. Jeder Besucher wollte unbedingt ein Gedicht von ihm. Am Stehpult erfand er etwas auf die Schnelle und unterschrieb mit exotischen Pseudonymen. Im Grunde war es Höflichkeit und hatte nichts mit ihm zu tun. Zimmer 1835 an einen Unbekannten. Er mag seine Fantasie auf Kosten des Verstands bereichert haben. Notiz. Ein Möbelstück, ein Kasten, an den gelehnt Hölderlin Besucher empfängt. In einem Geheimfach Briefe der geliebten Suzette Gonthardt, die Hölderlin noch besitzt. Gehe unverstohlen der hinteren Türe, welche immer offen ist, herein. Laufe leicht und schnell die Treppe herauf wie sonst. Die Türe zu meinem Zimmer an der Treppe wird dir schon geöffnet sein. Die Kinder lernen zu der Zeit im hintern blauen Zimmer. und können dich nicht sehen, wenn du an der Mauer hier gehst. Wir waren im Kino. Das Leben der Edith Piaf. Sonderbares Schicksal. Wehmütige Erinnerungen. Auch schöne. Ach, Cher. Wir könnten doch wie früher vierhändig Klavier spielen. Na, du Schlaule, das stelle mir jetzt anders vor. Ich bin jetzt Hölderlin. Fantasiert hat er stundenlang. Noch ein paar Stunden, ehe er sanft hinschied, hat er Klavier gespielt. Und was ist mit mir? Du bist Lotte Zimmer, die heilige Jungfrau Lotte, und liest einen Brief vor, aus dem Ordner da. Ach, Cher, muss das jetzt sein? Ja, keine Widerrede, jetzt komm. Also gut. Lotte Zimmer, 1841, an Hölderlins Schwägerin. Ihr Herr Schwager war vor 14 Tagen auch unwohl an einem starken Katarrh. Weil er nachts ohne Schuhe oft aus dem Zimmer geht, so hat er sich erkältet, wo ich einige Male nachts aufstand und ihm noch Tee machte. Jetzt ist er aber wieder wohl, nur nachts sehr unruhig, dass ich oft mitten in der Nacht ihm sagen muss, er soll doch auch ruhig sein, es könne ja niemand schlafen, wo er dann doch nachlässt. Notiz mit Bleistift. Sie musste sich vor Hölderlins Verwandten verteidigen, die befürchteten, er setze Lotte als Erbin ein oder heirate sie gar. Ich habe einen Brief von Ernst Zimmer an Hölderlins Mutter gefunden. Den Hyperion kann ich Ihnen nicht mehr zurückschicken. Er liest täglich darin. Hörst du? Mhm. Täglich liest er seinen Hyperion. Liest er von Diotima. Ich habe nirgends gefunden, welche Musik denn Hölderlin spielte. Welche Komponisten er schätzte. Das ist sonderbar. Immerhin hat er jahrelang mit seiner Geliebten musiziert. Und Zimmer hat geschrieben, die Musik bleibt immer seine Hauptbeschäftigung. Ich gang jetzt heim. Gutes Nächtle. Marcel? Ebinger? Herford. Guten Morgen, Frau Ebinger. Ich weiß ja nicht, wie Sie arbeiten, aber in meinem Bekanntenkreis sind Sie überhaupt noch nicht aufgetaucht. Also, ich meine, man kommuniziert doch Interaktionen. Frau Herford, sprechen Sie Deutsch. Ich bin auf einer vielversprechenden Spur. Sie werden ja wissen, wie man das macht. Aber beeilen Sie sich. Ich las sämtliche Dokumente. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass Richard Herford sie gestohlen hätte und dass sie wertvoll seien. Statt Frau Becker von der Hölderlin-Gesellschaft nochmals auszufragen, hielt ich mich doch lieber an Marcel Haug. Die Buchhandlung J.J. Heckenhauer wurde 1823 hier gegründet und 1880 von Karl August Sonnewald gekauft. Montagabend holte ich Marcel ab. Er arbeitete im Hinterhaus der Firma Heckenhauer und brachte mir sein Bertaux-Buch. Da guck, was ich zitiere, der mit Hölderlin geistesverwandte Hesse geschrieben hat. Der gesunde Durchschnittsverstand hat es leicht, die Begnadeten als Psychopathen zu erklären. Aber weit darüber hinaus sind sie Helden. Hölderlin war es beschieden, dies tragische Schicksal des Begnadeten weithin sichtbar zu machen. Bei ihm sind Werk und Schicksal nicht zu trennen. Er hörte auf und lauschte einem Kollegen, der gerade ein Telefonat beendete und allen seine Neuigkeit mitteilte. Ich habe gerade mit der Galerie Heckenhauer in Berlin telefoniert. Und da hat man mir gesagt, der tot aufgefundene Schmickert, der habe Verbindungen zu Ihnen gehabt. Marcel, hat denn eure Firma eine Galerie in Berlin? Das hat doch jeder heute. Schmickert, der sei der Galerie schon bei Auslandskontakten dienlich gewesen. Und hab von einem kostbaren Tübinger Autograf erzählt, das er erhandeln wolle. Man hab ihm gesagt, das täte das Stammhaus Heckenhauer interessieren. Am Holzmarkt ist der aber nicht aufgetaucht, sondern offenbar zu seinen Verwandten, den Silchers. Ja, vielleicht gab's da das Autograf. Ich steckte das Bertaux-Buch ein. Wir haben's schon schön hier. Ja. Da in dem langgestreckten, altrosa getünchten Bau hat der Universitätskanzler Professor Autenried 1805 die erste Uniklinik gegründet. Weiß ich doch. Wir flanierten über die Eberhardsbrücke auf die Neckarinsel. Dieser Bau heißt Bosse und existiert schon seit dem Mittelalter. Der Melanchthon hat da auch mal gewohnt und gelehrt. Cher, unterbrich mich bitte nicht. Ach, ja, Entschuldigung, Marcel. Genau da hinein ist im September 1806 Hölderlin als einer der ersten Geisteskranken eingeliefert worden, weil er im Sommer furchtbar ausgerastet sei und Mutter und Freunde ihn für wahnsinnig erklärten. Professor Autenried hat Hölderlin behandelt und ihn nach 7 Monaten für unheilbar erklärt. Hölderlin habe höchstens noch 3 Jahre zu leben. War er also doch krank? Manche sagen zumindest schizophren. Aber im Grunde berufen sich alle auf den Studenten Weiblinger, der mit Hölderlin befreundet gewesen sei. Dieser Weiblinger, das ist längst erwiesen, schrieb aber keine Dokumentation, sondern einen Roman. Titel: Phaeton. Der Erfolg ergab sich daraus, dass die Hauptfigur Phaeton als gruseliger Irrer beschrieben wird und Hölderlin darstellen sollte. Wichtig ist aber Kanzler Autenried. Sein Therapiegrundsatz war das Brechen des eigenen Willens. Und Autenrieds Medizin war Belladonna, Quecksilber, Opium, aber auch spanische Fliege, Zwangsjacke und eine lederne Gesichtsmaske, die den Mund verschloss. Oh Gott. Den eigenen Willen brechen. Marcel, ich will Stocherkahn fahren. Sonderbar, Marcel. Der Hölderlin hat in 3 Nachbarhäusern gelebt, im Stift studiert, in der Klinik gelitten, im Turm beim Schreinermeister Zimmer 36 Jahre weitergelebt. Und wieso hat ein Schreiner einen Dichter aufgenommen? Das war kein ungebildeter Mensch. Hier, gib mal das Buch her. Oh, ich hab's gleich. Da, ja. Da wird ein Brief von Zimmer zitiert. Damals habe ich mit der Frau Hofbuchbinder-Bliefers seinen Hyperion gelesen, welcher mir ungemein wohlgefiel. Ich besuchte Hölderlin im Klinikum und bedauerte ihn sehr, dass ein so schöner, herrlicher Geist zugrunde gehen soll. Da im Klinikum nichts weiter mit Hölderlin zu machen war, so machte der Kanzler Autenried mir den Vorschlag, Hölderlin in mein Haus aufzunehmen. Er wüsste kein besseres Lokal. Marcel, jetzt sag mal, Diotima und Hyperion, das war doch mythologisch. Diotima gab es. Eine Philosophin, Schülerin des Pythagoras, Lehrer des Sokrates. Platon machte daraus im Gastmahl eine Priesterin, die Sokrates in die Liebe eingeweiht habe. In die Liebe eingeweiht. Da sah ich auf einmal in einiger Entfernung Lina Weigle. Marcel? Naja, sie wohnte ja in der Nähe. Da ist Lina Weigle. In heftiger Küsserei mit dem Journalisten Kuhn. Marcel, ich will aussteigen. Die Bi geht jetzt in den Denkergassei. Aber wir fanden sie nicht mehr. Oh, gut, warte mal einen Moment. Wieso war dir das jetzt eigentlich so wichtig? Vielleicht backe er nur mal wieder eine an. Ah ja. Oh Gott, scheint ja ein leidenschaftlicher Typ zu sein, wie der rangeht. So, jetzt lass mich aber mal fertig erzählen. Also, Hölderlins Geliebte, und nicht nur platonisch, Suzette Gontard war verheiratet und die Sache ging katastrophal aus. Ihr Mann, Bankier, beleidigte Hölderlin, Hauslehrer bei den Gontards in Frankfurt, nicht aus Eifersucht, sondern um ihn zu demütigen. Hölderlin reiste zornig ab. Gontard verbot seiner Frau den Umgang. Die Liebenden sahen sich noch selten, zuletzt am 8. Mai 1800. Hölderlin reiste in die Schweiz, nach Frankreich. Im Winter 1801-2 erkrankt Suzette Gontard an Tuberkulose. Hölderlin erfährt es in Bordeaux durch einen Brief des gemeinsamen Frankfurter Freundes Ebel, reist sofort zurück. Am 7. Juni 1802 kommt er nach Straßburg. Doch erst 3 bis 4 Wochen später, Ende Juni oder Anfang Juli, taucht er in Stuttgart bei Freunden auf. In Gemütsverwirrung, mit zerrütteten Nerven, was als Beginn von Wahnsinn gedeutet wird. Kurz nach der Ankunft in Stuttgart kommt er nach Nürtingen zur Mutter. Er hat seinen Koffer vorausgeschickt. Den aber hat die Mutter einfach geöffnet. Die Briefe von Suzette gefunden und damit den Skandal erkannt. Er war also 3 bis 4 Wochen verschwunden. Ja, am 12. Juni erkrankt Suzette auch noch an Röteln und am 22. Juni stirbt sie. Seine Diotima. Dieser gemeinsame Freund Ebel war in den letzten Tagen bei ihr. Ihr Mann dagegen viel unterwegs. Ebel und Suzettes Schwester Margarete, Ebels Verlobte, werden Hölderlin zu Suzette gelassen haben. Da steht der Geliebte. Mit allen Schuldgefühlen. Ein einleuchtendes Berthaud-Indiz. Keiner hat's ihm widerlegt. Hölderlin war bei seiner Geliebten, als sie starb. Darum sein völliger Zusammenbruch. Diotima. Nein. Diotima. Diotima. Diotima. Diotima. Diotima. Lass dich fallen. Lass dich fallen. Lass dich ganz fallen. Was soll das, Diotima? Ja, du sollst dich fallen lassen. Das ist ja Blasphemie. Noch halb im Albtraum lief ich zur Tür, sah im Spion, das ist der Herford. Verzeihung, mein Name ist... Kommen Sie erst mal rein, Herford. Kommen Sie. Hier lang, bitte. Der kleine, fast zierliche Mann wirkte abgehetzt, verwahrlost, ängstlich. Entschuldigen Sie bitte vielmals, darf ich mich setzen? Ja, klar. Bitte. Haben Sie eine Zigarette für mich? Ich hab's mir leider abgewöhnt. Herr Herford, was wollen Sie bei mir? Unter uns gesagt, ich habe heute Frau Becker angerufen. Die einzige, der ich traue. Ich bin mit den Nerven am Ende. Warum ich Angst bekam, ist die Tatsache, dass der Kopf des Toten absichtlich dort deponiert wurde, damit der Verdacht auf mich fällt. Ich habe mich erstmal verkrochen. Wer wusste denn, dass Sie tagtäglich im Hölderlin-Haus sind? Das ist doch kein Stadtgespräch, oder? Gewissermaßen doch. Zumindest an der Uni, im Freundeskreis, im Gesangverein, im Tennisclub. Ich kann erst Maul nicht halten. Wussten es dann auch die Silchers? Schmückert war ja ein Verwandter. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe den Kerl nicht umgebracht. Es wäre auch zu einfach gewesen. Den Spruch sagt meine Frau immer. Helfen Sie mir, bitte. Ihre Frau ist Auftraggeberin, tut mir leid. Ja, das hat mir Frau Becker auch erzählt. Ich könnte Ihnen einen Anwalt vermitteln. Wozu? Lassen Sie mich wenigstens über Nacht hier bleiben. Ein paar Stunden ausruhen. Duschen. Was Sie wollen. Ich nehme an, Sie rufen meine Frau jetzt nicht an. Nein, aber ein paar Fragen habe ich. Die Leiche wurde... am Donnerstag gefunden, also vor 4 Tagen. Waren Sie schon vorher verschwunden? Ich war nicht verschwunden. Da war ich natürlich bei Frau Weigle. Und gar nicht zu Hause? Es hat sich alles zugespitzt. Haben Sie Lina Weigle Dokumente entwendet? Ich habe nur Ihren Hölderlin-Ordner ausgeliehen. Nichts entwendet. Natürlich nicht. Es ging um ganz was anderes. Sie hat neuerdings gleich mehrere Liebhaber. Sie tobt sich wohl richtig aus. Ich habe sie erwischt. Ihr eine Szene gemacht. Ja, mir ist sogar die Hand ausgerutscht. Vor Eifersucht. Sie hat hasserfüllt reagiert. Und er wollte wohl den Ritterlichen spielen. Ich habe heute noch eine Beule. Ich will nicht drüber reden. Wie sah er denn aus? Wie er aussah, weiß ich doch nicht, wie er aussah. Nackt, nackt natürlich. Ich habe Durst. Ich bewirtete Herford und die Katze gleich mit. Obwohl Herford behauptet hatte, keinen Hunger zu haben. Während ich schnell geschmierte, belegte Brote reichte, trank er so gierig 3 Gläser Wein aus, dass ich fürchtete, er kippt mir um. Wollen Sie nicht doch einen Happen essen? Ja. Ja, vielleicht ist es besser. Ich besah mehr diesen Mann in Ruhe. Er schien sich nicht im geringsten darum zu kümmern, wie er wirkte. Er agierte nicht. Er gab sich keine Mühe, mich zu beeindrucken. Sie wissen vermutlich, dass von Hölderlin in späten Jahren haufenweise Papiere verschwanden. Ja? Sogar Freund Mörike soll einiges als qualitätslos vernichtet haben, statt es wie erhofft zu publizieren. Frau Weigle behauptet, Lotte Zimmer habe einiges aufbewahrt und daher stammten ihre Dokumente. Ich habe etwas Sensationelles entdeckt. Und das wollte ich publizieren. Man ist ja doch eitel, gebe ich zu. Frau Weigle aber wollte unbedingt und teuer das Ganze verkaufen. So wie sie an Schmückert geraten war, ist mir nicht bekannt. Hm. Haben Sie darüber gestritten? Frau Weigler hat mir erklärt, sie hätte jetzt bessere Connections. Nicht so provinzielle wie mich. Vielleicht meinte sie Berlin, wo Schmückert herkam. Die Übergabe war spätabends im Laden von Silchers geplant. Das ist ein Edeltrödelgeschäft, das kennen Sie sicher. Ja, ja, klar. Aber sie hat mich ausgebotet. Wollte die Sache allein durchziehen. Ich weiß nicht, was dort geschehen ist. Es wäre auch zu einfach gewesen. Was vermuten Sie? Vielleicht hat Schmückert zu tricksen versucht. Oder die Summe verweigert oder bezahlt. Und statt der Dokumente den Machetenhieb erhalten. Von Lina Weigle? Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, ich auch nicht. Vielleicht ist der Mord auch ein Familiendrama im Silcher-Clan und das Geld ist jetzt bei denen. Und was ist die Sensation, von der Sie sprechen? Das glaubt mir keiner, bis das Original vorliegt. Ich besitze nicht mal eine Kopie. Ich habe von Frau Weigle gleich nach der ersten Nacht ein abgetipptes Papier erhalten. Nur 5 Zeilen, sozusagen als Köder. Ja, von was denn? Von einem halben Dutzend unbekannter, später Gedichte von Hölderlin. Ich hatte Herford gesagt, wir könnten ja weiterreden, wenn er ausgeruht ist. Und ich nahm an, er würde lange ausschlafen. Aber als ich aufstand, war er weg, einfach weg. Er hatte eine Karteikarte hinterlassen. Ich betrachtete sie, gebe ich zu, mit Rührung. Dass heutzutage überhaupt noch jemand solche Karteikarten besitzt, unglaublich. Sie sah altmodisch aus und geschrieben hatte er mit Bleistift, wie die Notizen in der Hölderlin-Akte. Sie haben mich nicht gefragt, aber ich skizziere Ihnen mein Versteck für den Notfall. Ein Plan wie bei einer Schatzsuche. Ich rief beim Heckenhauer an. Marcel sagte, er könne sich erst am Nachmittag freinehmen. Ich hatte Zeit, an Herfords Skizze herumzurätseln. Wurmlinger Kapelle, die Ammer, Kloster Bebenhausen. Ich wollte mich auch endlich um den Silcher-Clan kümmern. Ja? Frau Ebinger, hätten Sie die Liebenswürdigkeit herzukommen? In die Wohnung und möglichst rasch. Und bringen Sie den Aktenordner mit. Blöde Kuh. Zu meiner Verwunderung saß Lina Weigle bei Agnes Herford. Die beiden Frauen erklärten, sie hätten sich ausgesprochen. Frau Weigle hat Sachen von Richard gebracht und will dafür den Ordner zurück. Stimmt doch so, Frau Weigle. Genau. Den Ordner, den ich Ihrem Mann ausgeliehen habe. Ich ist der, Frau Weigle. Genau der. Danke. Eigentlich hatte ich vor, Frau Herford vom Besuch Richards bei mir zu berichten. Doch vor Lina Weigle mochte ich das nicht. Der Auftrag, sagte ich mir, läuft so lange, bis ich Richard Herford gefunden habe. Und im Moment ist er wieder entwischt. Und Sie, Frau Ebinger, haben Sie Fakten? Ich meine, ich warte gern noch bis zum Wochenende, aber dann müsste ich vielleicht doch mir überlegen. Sie sagten es ja selbst schon, nicht? Ich meine, versetzen Sie sich in meine Lage, meine Gefühle. Ich liefere Ihnen Ihren Mann. Ich vertraue Ihnen. Ich schlenderte zu meinem Wagen. Lina Weigle kam erst nach mir aus dem Haus, ging die Straße entlang und stieg in ein Auto, in dem jemand saß. Den konnte ich von hinten nicht erkennen. Marcel? Ja? Ich bin unterwegs, ich park bei der Post. Gut, ich komm. Ich erzähl dir alles. Also, Herford schlägt seine Geliebte und die läuft zu seiner Ehefrau. Und haben die beiden Damen zur Versöhnung Eierlikör gesüffelt? Das nicht. Also es schien mir ganz förmlich zu sein. Zwei Frauen, die das Gesicht wahren wollten. Oder den Anstand oder ihre Ehre. Cher, wir haben jetzt einen Notfall. Der heißt Richard Herford. Es gibt Täter, die wollen im Grunde gefunden werden, damit er ruhig ist. Aber er kam doch zu mir. Ja, das ist wie früher, wo Verbrecher in die Kirche flüchteten. Kirchenasyl schützt vor Strafe. Aber er sei ein, du bist keine Kirche. Das beruhigt mich. sound, bang, bang, my baby shut me down. Ich steck die Skizze ein. Wenn ich richtig gelesen habe, hat das etwas mit einer Flur und einer Scheune an der Ammer zu tun. Ich fahre einfach und du sagst mir, wohin. So hätte ich bis zum Mittelmeer fahren können. Halt, halt, halt, da rechts rein, den Feldweg. Das ist, da ist eine Feldscheuer. Halb versteckt in dem Gebüsch, halt mal da. Marcel? Wir fanden Herford bei dem verlassenen Feldhäuschen am Ufer. Sieht aus, als hält der Mittagsschlaf. Er lag im Gebüsch, die Pistole in der Hand. Direkt durch die Schläfe. Aus dem Jackett ragte ein Brief hervor. Ein Abschiedsbrief, ganz offensichtlich, gell? Ich wickelte mir mein Seidentuch um die Finger und zog ihn heraus. Ich habe Schmückert umgebracht. Ich verkrafte meine Tat nicht. Er stand mit gefalteten Händen. Meine Tat nicht. Ich hatte einen trockenen Mund. Diesmal musst du aber die Polizei verständigen. Ist das klar? Ja, gleich. Hast du die Skizze noch? Ja. Gib mal her. Wieso? Ich hielt den Abschiedsbrief neben die Karteikarte. Was ist? Und verglich und grübelte. Herford hätte einer seiner Karteikarten benutzt. Der Brief ist nicht von ihm. Guck mal, seine Handschrift ist gut nachgemacht, aber die Anfangsbuchstaben sind viel größer. Das bedeutet, man hat ihn umgebracht. Wir warteten aufs Polizeiteam, baumelten mit den Beinen über dem Wasser der Ammer, sprachen eine Weile gar nichts. Wer außer uns kann den Platz kennen? Seine Frau. Vielleicht ist er auch mit seiner Geliebten hierher gefahren. Lauschigspelze ist es ja. Er hat also in einer gottverlassenen Feldscheuer gehaust. Glaubst du, Nina Weigel hat ihn einfach so umgelegt? Mit ihrem Macker schon. Der haut ihn bewusstlos und der Rest ist einfach. Du meinst den Journalisten Kuhn aus Berlin, auf den alle Frauen fliegen, gell? Die richtige Connection, wie Herford sagte. Der hat auch Schmücker verschlagen. Ob der Begleiter wirklich Kuhn war, ist noch nicht bewiesen. Und wieso wird auch gleich Herford umgebracht? Ist es für die nicht beruhigend gewesen, dass Herford im Mordfall Schmücker untergetaucht war? Also verdächtig. Ja, so denkt eine Detektivin, aber nicht eine Frau in ihrem Hass. Seit wann kennst du die mit Frauen aus, Hauke? Aber ich hab recht. Und Kuhn ist rabiat. Ein Sadist. Das habe ich von Anfang an gespürt. So, grüß Gott, Le. Sind Sie das gewesen, die da angerufen haben? Ja, grüß Gott. Obwohl ich angerufen hatte, ja, Gott, wandte er sich an Marcel. Und der ging mit ihm einfach gleich zu dem Toten. Also ich zeige Ihnen, wie wir... Eine Weile stand ich nur so rum, wie nicht abgeholt. Und mit einem Mal hatte ich das Gefühl... Ich hätte es dem Richard Herford zugetraut, dass er einfach Schluss macht. Sagen Sie mal, Sie sind ja gescheitle. Gut, dass ich dieses Gefühl erst jetzt bekam. Denn sonst hätte ich womöglich gar nicht auf den verräterischen Brief geachtet. Das ist doch zum Auf der Sau. Ha, bitte, das sieht man doch, das ist doch zum Auf der Sau ausreiten da. Ich sah, wie ein nervöser Marcel mich zu ihnen winkte. Schon manche kluge Hen hat sich ins eigene Nest geschissen. Es ging um eben jenen Brief. Und Marcel war wohl wieder mal nicht sehr diplomatisch. Fingerabdrücke von uns gibt es keine. Bitte schön, Sie hätten es doch jetzt angelangt. Oder was? Oder wie? Da hättet Sie doch den Verdacht gar nicht äußern können. Also, wir haben nichts angefasst. Nicht direkt. Nur mit einem Tuch. Wir haben ja aufgepasst. Wir sind ja nicht blöd. Ganz behutsam. Ja, behutsam mit einem Tuch. Das haben wir nicht gern, gell? Wir kennen nämlich zufällig die Handschrift von dem Toten. Aha. Jetzt, Marcel, jetzt. So, erzählen Sie das nachher dann fürs Protokoll. Gell? Aber bitte der Reihe nach. Ich sah Richard Herford da liegen, im Gebüsch, Zweige über ihm, schon halb verdeckt von Leuten, die Spuren sicherten. Herford sah immer noch aus wie einer, der sich über seine Wirkung keine Gedanken macht. Ich sagte mir, der Auftrag ist abgeschlossen. Ich könnte Agnes Herford berichten und meine Rechnung schreiben. Aber dann beschloss ich, Erst gange zum Silcher. Jetzt will es wissen. Es war ein Antiquitätengeschäft. Im Laden fiel mir nichts auf. Hinten in einem Clubraum probte ein Männerchor das Silcherlied für die Feier zum 150. Todestag. Ich trat näher. Es störte keinen. Ich schaute mich um. Hier gab es Waffen, Spieße, Macheten. Hinter halb verborgenen Verschlägen waren weitere Räume zu sehen. Ich kehrte um, zeigte einer Verkäuferin das Foto von Lina Weigle. Kennen Sie diese Frau? Ja, die ist hier gewesen. Mehrmals. Bestimmt. In Bekleidung eines Mannes. Ich holte Richard Herfords Porträt hervor. Hier ist noch ein Foto. War es dieser Mann? Der? Nein, gewiss nicht. Der nicht. Es war ein großer. Schon recht schön. Attraktiv, Moini. So ein Sonnyboy. Da zeigte ich ihr noch was. Ich hatte eine Art Phantombild von Tim Kuhn gezeichnet. Das war mir schwer gefallen. Genau, der ist quer. Der war's. Ich saß im Gärtle, die Katze auf dem Schoß. Ja, Ebinger hier. Und informierte die Kripo. Ja, grüß Gottle. Ich wollte nur sagen, ich weiß, wer es war. Ja, danke. Ich habe eine Zeugin. Ja, Frau Ebinger, danke für den Anruf. Das war der Tim Kuhn. Ja, danke schön, aber so reden wir selber. Ja, wie war's? Was heißt denn das ja, jetzt? Wie das heißt, dass der Kuhn gestanden hat. Ist das wahr? Ja, natürlich. Also der schiebt Schuld jetzt auf Weigle und die schiebt Schuld auf ihn. Also jetzt sind wir beide fest im Griff. Das Weitere war nicht mein Beruf. Hauk? Marcel? Ja? Wir haben recht gehabt. Und? Wie geht's dir jetzt? Ich lese halt gerade ein Bertot. Willst du es hören? Aha. 1799 schrieb Hölderlin das Suzette, als er den Hyperion schickte. Verzeih mir's, dass Diotima stirbt. Du erinnerst dich, wir haben uns ehemals nicht ganz darüber vereinigen können. Ich glaubte, es wäre der ganzen Anlage nach notwendig. Und es ist himmelschreiend, wenn wir denken müssen, dass wir beide mit unseren besten Kräften vielleicht vergehen müssen, weil wir uns fehlen. Weil wir uns fehlen. Ja, ja. Was er zu erreichen versuchte, ist dichter ging über menschliche Möglichkeiten hinaus. Er war nicht verrückt. Er hat sich mit seinem Werk aufgelöst. Das kann man krank nennen. Oder auch nicht. Marcel, wer hat jetzt die Gedichte? Schmückert ist tot. Herford ist tot. Ja, dann hat sie doch Schmückert mit ins Grab genommen. Oder alles ist Lina Weigles Fake. Das glaube ich nicht. Wenn im dämmernden Tal der Strom sich schattet unter dem Gewölk, die Orte sorglos arm antönen und mühelos leiten die Menschen an geheimere Gestade. The Beat Goes On. Oder die Hölderlin-Akte. Kriminalhörspiel von Joy Marquardt. Cher Ebinger, Maren Kreumann. Marcel Haug, Uwe Müller. Tim Kuhn, Michael Rotschopf. Agnes Herford, Maria Hartmann. Richard Herford, Simon Rühhardt. Lina Weigle, Eva Meckbach. Sowie Christine Heiß, Ingo Hülsmann, Stefanie Hoster, Christiane Hertkorn, Fritz Hammer, Nadja Schulz-Berlinghoff und Joy Marquardt. Klavier Martin Eichberg. Ton Glenn Eichberg. Technik Sabine Winkler. Regieassistenz Marcel Regenberg. Regie Alexander Schumacher. Produktion Deutschland Radio Kultur 2010.